Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Krähennest, Bernd Pirat, heute mit Sasa und Janis zu einer späten Stunde, zu einem Last-Minute-Call. Ihr beiden Süßen, worum geht's denn? Ja, hallöchen ihr da draußen. Wir brauchen ganz, ganz dringend mal wieder eure Hilfe. Am Wochenende, beziehungsweise es ist heute eigentlich schon angelaufen, steht die Gamescom an. Ab morgen nun auch für Besucher, für Privatbesucher geöffnet. Und wir wollen da ganz fleißig flyern. Es warten 25.000 Flyer auf euch, die verteilt werden wollen. Dazu suchen wir von Donnerstag bis Sonntag. Ja, am Tag wäre schon immer schön, wenn wir so 10 Leutchen hätten, das wäre ganz klasse, wenn wir die zusammenkriegen würden. Jeweils von Donnerstag und Freitag von 10 bis 20 Uhr, samstags von 9 bis 20 Uhr und sonntags von 9 bis 18 Uhr. Ja, und dann übergebe ich gerade mal an den Janis, damit er euch auch noch erzählen kann, wo ihr uns denn findet. Ja, Sasa, ich hab's auch schon in der Mail geschrieben. Zehntausende junge, internetaffine Menschen direkt vor unserer Haustür mitten im Wahlkampf. Das ist eine Großchance. Und entsprechend wollen wir das Ganze mit einem Infostand bespielen, der als Mahnwache 4 Tage zwischen dem Deutzer Bahnhof und dem Messegelände stehen wird. Und wir wollen alle Hauptein- und Ausgänge des Messegeländes mit Info- und Flyer-Teams bespielen. Dazu haben wir ein Pad angelegt, wo ihr euch eintragen könnt. Wir haben bisher ja für jeden Tag so etwa 1 Dutzend Leute eingetragen, brauchen aber immer noch mehr, weil von denen, die da sind, sind manche dann nicht sicher den ganzen Tag da und dann wird's wieder eng irgendwo. Und da dort wahrscheinlich auch eine sehr hohe Medienpräsenz da sein wird, wäre es halt schön, wenn wir daraus so eine Art Piratenveranstaltung machen könnten. Das heißt, wenn wir der Gamescon unseren piratigen Stempel aufdrücken. Genau. Am Freitag wird unter anderem auch die Cornelia Otto aus Berlin da sein. Wir werden gegen 15.30 Uhr, 16 Uhr eine Kundgebung an dem Infostand dann halten. Von Lukas werde ich noch eine Rückmeldung kriegen, ob er auch da sein wird, aber auf jeden Fall wird Cornelia dann auch noch eine kleine Rede halten. Tja, das ist doch schön. Da erkennt man doch die erfahrenen Podcaster mit mir. Ich muss nicht mehr sagen, sind alle Fragen beantwortet. ja, zieht euch eure Piraten-T-Shirts an, Piratenjacken, seht zu, dass ihr als Piraten erkennbar seid, kommt fleißig nach Köln, 25.000 Flyer, ich möchte, wenn ich da Sonntag Rückmeldung kriege, nicht hören, dass da auch nur einer von übrig geblieben ist, die müssen raus, raus, raus. Ja, Sasa, Janis, danke, dass euch die kurz die Zeit genommen hat, es ist auch erst 1 Uhr nachts und wir müssen alle morgen arbeiten, deswegen nur ganz kurz, schönen Abend euch noch. Jo, danke, tschö. Ja, schönen Abend dir auch noch und euch wünsche ich da draußen weiterhin ganz viel Spaß und ich freue mich schon auf euch. Freitag werde ich auch da sein und hoffe, ganz, ganz viele von euch zu sehen. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.